erste Gewissensfrage. Bist du echt oder nur ein Schauspieler, ein Vertreter oder das Vertretene selbst? Zuletzt bist du gar bloß ein nachgemachter Schauspieler. Ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel.